Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Namen. Meine heutige Sendung trägt den Titel Gusemannstraße. Don't forget. One scoop, two scoop, never gonna stop. You got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Sitting on a plate. You and me, baby, now don't be late. One kiss, two kiss, never gonna stop. Give me more, more loving with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Hey, hey, hey. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love. Takes me to you. I'm so nervous, I just sit and smile. Your house is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. Every day, just to drive to my baby. Throw them 10, 6 months each day, 'cause I drive my baby every way. sie da vorn, sie ist die Queen der Nacht, sie hat mich um den Schlaf gebracht. Doch statt dass sie stehen blieb, behandelt sie mich wie einen schmutzigen Taschendieb. Wo ist die Gusemannstraße? Hallo? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo bitte die Gusemannstraße ist? Ich habe meinen Wagen rechts rangefahren, das rechte Seitenfenster heruntergelassen und befinde mich nun exakt auf ihrer Höhe. Sie mag Mitte 20 sein, trägt schicke Fummel und stöckelt nicht sonderlich schnell in Richtung der Unterführung. Ich habe mich heillos verfahren, bin in entsetzlicher Eile, keine Langeweile. Wo zum Teufel also mag nur diese Gusemannstraße sein? Ich versuche es ein weiteres Mal. Entschuldigung, wo ist die Gusemannstraße? Die junge Frau würdigt mich keines Blickes. Klar, sie hört Musik. Ich kann nun im Lichte der Laterne die Stöpsel sehen, die sie in den Ohren trägt. Ich will der jungen Frau doch keine Versicherungen verkaufen und erst recht keinen Staubsauger. Ich will sie auch nicht nach ihrer Telefonnummer fragen. Kann sie denn bitte nicht einmal kurz ihren hübschen Kopf heben und ein wenig zur Seite drehen? Es geht doch hier wirklich nur um die Gusemannstraße. Nein, es hat einfach keinen Sinn. Irgendein Blödmann hinter mir fängt bereits, wo ich mich wieder auf der Fahrbahn befinde und langsam rolle, zu hupen an. Sie ist die Queen der Nacht, hat mich um den Schlaf gebracht, doch statt dass sie stehen blieb, behandelt sie mich wie einen blöden Taschendieb. Gut, dann eben nicht. Ich starte den Motor, etwas umständlich, auch das noch, und fahre weiter. Gusemannstraße, wo ist die Gusemannstraße? Ich will nichts weiter als eine simple, einfache Wegbeschreibung. Doch in diesem Land, Schland, bekommt man nicht einmal mehr das. Du kannst die Leute noch so freundlich ansprechen, sie ignorieren dich. Oder aber sie werfen dir nur kurz einen verängstigten Blick zu und hasten umso schneller weiter. Angst, ja. Der Kerl ist eine Ratte, ein Molch, ein Sittenstrolch. Das werden sie denken. Freunde fragen mich entgeistert, ja, hast du denn kein Navigationsgerät in deinem Wagen? Natürlich habe ich das, ich bin doch nicht von vorgestern, baffe ich sie an. Und? Das alles dauert mir zu lange, sage ich frank und frei. Eintippen, vertippen, Brille suchen, Brille aufsetzen, nochmal suchen, wieder fluchen. Nein, ich will einfach fahren zur Gusemannstraße. Punkt. An irgendeiner Ecke einer Bucht kurz ranfahren und fragen, wo es lang geht. Mir das Gesagte einprägen, mich bedanken und noch einen schönen Abend wünschen, bevor ich weiterfahre. Danke, schönen Abend noch. Aber die da oben, die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass Fremde an unüberschaubaren Plätzen miteinander ins Gespräch kommen. Und sei dies auch nur eins über die Gusemannstraße. Sie wollen uns vereinzeln, stehlen uns die Sprache, die Gespräche, die großen, die ganz großen, überbordenden Gefühle. Es gibt schlechterdings keinen nennenswerten Film, der davon handelt, wie ein Mann Stunde um Stunde mit seiner Angebeteten in einem Chatraum verbringt. Vom Chat direkt ins Bett. Niemand will das wissen. Es ist nicht interessant. Never. Die großen Romanzen dieser Zeit entstehen immer noch dort, wo der Wind durch die Haare fährt, der Regen durch das hinuntergelassene Fenster ins Innere des Wagens schlägt. Entschuldigung, nur ganz kurz, können Sie mir sagen, wo die Gusemannstraße ist? Ups. Da muss ich auch hin. Ja, dann steigen Sie doch ein und so weiter. Später bei einem Drink kommen die beiden sich näher und noch ein wenig näher. Wir kennen das und wissen, alles begann in der Gusemannstraße. Auf junge Paare in diesem Land, Schland, lasse ich grundsätzlich nichts kommen. Wie sie kichernd nebeneinander herlaufen, sich umarmen, sich küssen müssen. Und plötzlich, Entschuldigung, wenn ich einmal ganz kurz stören darf, wo geht es denn bitte zur Gusemannstraße? Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es zumeist sie, die nun arglos an den Wagen herantritt, während er, etwas misstrauisch bisweilen, das Ganze aus der Distanz heraus beobachtet. So geschehen noch vor wenigen Tagen. Die junge Frau äußert sich in etwa so. Fahren Sie hier noch etwas geradeaus, da vorne dann rechts, immer geradeaus, dann geht das da rechts noch einmal weiter. Guido, und dann wieder rechts, oder? Sie wendet sich mit dieser Frage an ihren Freund, der nur stumm nickt. Dann wieder an mich gewandt. Sie müssen dann links fahren. Denke ich. Das ist bis hierhin alles andere als präzise. Aber vielleicht erwähnt sie ja jetzt noch irgendein markantes Bauwerk, eine Tanke oder wenigstens eine Litfaßsäule. Das tut sie aber nicht. Stattdessen sagt sie nun, und dann müssen sie umdrehen. Oh Gott, so eine ins Absurde gewendete Wegbeschreibung habe ich lange nicht erlebt. Umdrehen, wiederhole ich nun. Also rechts, rechts, rechts, dann links und dann umdrehen. Ja, sagt sie. Oder Guido? Guido nickt erneut stumm und scharrt mit den Füßen. Er will weiter. Ich übrigens auch. Ich bin in Eile, keine Langeweile. Zur Erinnerung, ich muss dringend zur Gusemannstraße. Besten Dank und schönen Abend euch beiden. Tatsächlich rechts ab, entdecke nach wenigen Metern ein parkendes Taxi und bitte den Fahrer, mich zur Gusemannstraße zu führen. Nicht nötig, sagt er. Folgen Sie einfach dem Kollegen, der da gerade startet. Der fährt ebenfalls in die Gusemannstraße. Das läuft ja mal wieder wie geschmiert, denke ich, und drehe befreit das Radio hoch, atemlos durch die Nacht. Manchmal frage ich mich schon, ob nicht auch dieses Lied inzwischen Teil einer gigantischen Verschwörung ist, einer mit dem Ziel zu demütigen. Als wäre das Leben nicht schon so hart genug. Mit Demütigungen kannst du nicht wie mit einem Hund mal eben durch die Gasse gehen. Sie bleiben, wo sie sind. Wie der Koffer ohne Griff, den man aufbewahrt, weil man hofft, dass er irgendwann mal leichter ist. In diesem Moment freilich ist mir das egal. Gusemannstraße. Ich folge dem Wagen mit der Nummer 397. Gusemannstraße. Ich war der Letzte, der damals mit einer Schreibmaschine durch die Flure lief, hackte wie von Sinn auf die Tasten ein und schrieb, was das Zeug hielt. Irgendwann bemerkte ich dieses Grinsen, links und rechts von mir, der mit seiner dämlichen Schreibmaschine, als auch Gülsüm, die mir immer wohlgesonnen war, Gülsüm, die türkische Pförtnerin am Empfang, als auch sie zu lächeln begann, wenn ich mit meiner Schreibmaschine an ihr vorbei hastete, kaufte ich mir einen Computer. Spät, zugegeben. Und das nicht etwa, weil ich ein Technikfeind gewesen wäre, ein Gegner des Fortschritts, was auch immer. Nein, ich war zu faul. Ich rief Patrick an, der gehörte damals zum Gush-Kollektiv, einem losen Kreis junger Kerle, die sich ganz der britischen Two-Step-Musik verschrieben hatten. Mit ihm zusammen holte ich den PC, er richtete mir alles ein und sagte, jetzt schreibst du deine erste Mail. An wen denn, fragte ich. An mich, sagte er. Ich schrieb, hallo Patrick, die da oben haben mir meine Schreibmaschine gestohlen. Ich musste mir jetzt einen Rechner holen. Viele Grüße, besten Dank. Kaffee ist im Schrank. Thank you. Sesamstraße. Entschuldigung, keine Langeweile, ich bin in großer Eile. Wie komme ich am besten zur Gusemannstraße? Ups, da wohne ich, sagt der ältere Herr, der etwas zögerlich auf meine Frage hinstehen geblieben ist. Dies da vorne, sagt er. Aber wie Sie da jetzt hinkommen, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Erst links, dann rechts, dann geradeaus, so kommst du sicher gut nach Haus. Viele können mit links und rechts überhaupt nicht mehr umgehen. Ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, sagen sie, obwohl niemand sie danach gefragt hat. Aber sie sagen es einfach, sicherheitshalber. Und dann gehen sie weiter geradeaus. Das größte Problem der alten Singer-Songwriter bestand immer darin, dass sie innerhalb ihrer Songs an eine Kreuzung kamen, Standing at the Crossroads, und nicht wussten, links, rechts, geradeaus. Sie mussten wählen, sich entscheiden. Ich kenne viele, die sich das mittlerweile gar nicht mehr zutrauen. Der alte Heinz zum Beispiel. Der konnte Ratten im Keller mit der Schippe erschlagen. Der konnte daumendicke Dübel in morsche Wände jagen. Und seine Suppe, ich schwöre, war die beste im ganzen Haus. Komm, sagte er zu seiner holländischen Frau, wenn die Suppe gar war. Es gibt Suppe, Maus. Aber mit links und rechts durftest du, Heinz, nie kommen. Jedes einzelne Wort zu dem Thema empfand er als handfeste Demütigung. Wenn heute neben mir, der ich beispielsweise zu Fuß, eine Straße entlang gehe, wenn neben mir ein Wagen hält, jemand das Seitenfenster herunterlässt und mich fragt, Entschuldigung, wo geht es denn bitte? Der Fragesteller braucht gar nicht erst weiterreden. Ich weiß auf Anhieb, wo er bzw. die Insassen des Wagens hinwollen. Zur nächsten Puffbar natürlich. Die nämlich findet kein Navigationsgerät der Welt. Es gibt hier keine Puffbar, sage ich. Wir haben ein Outlet-Center, ein paar Pommesbuden und einen Swingerclub. Ah, wo ist der denn, werde ich gefragt. In der Gusemannstraße, sage ich, aber der Club ist leider abgebrannt. Können Sie uns denn wenigstens sagen, wie wir hier aus dieser Stadt so schnell wie möglich wieder herauskommen? Vorne an der Ampel links, dann wieder links, dann geradeaus, dann sind Sie raus. Hier nicht mehr raus. Blah, blah, blah. Yes, and we're so starving. I was scratching off silver ink. I was deciding what to drink. I was so starving. Gusemannstraße, ich suche die Gusemannstraße. Bin in großer Eile, keine Langeweile. Habe so einen verdammten Durst. Seit Tagen nichts gegessen, ich habe Hunger. Wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie doch Kuchen essen. In keiner dieser verdammten Kochshows findest du auch nur einen Satz von diesem Format. Nein, es geht ja immer nur um Salat. Die Gusemannstraße kannst du dir jetzt auch als App auf dein Handy installieren. Wie das geht, erklären sie dir im Parallelprogramm so jovial, kumpelhaft wie eben möglich, damit der eigentlich pädagogische Ansatz nicht ganz so penetrant ins Bild rückt, diese Welterklärer. In Zukunft kannst du die Gusemannstraße mit ihrer Hilfe ganz alleine finden. So wie früher, als es dieses ganze Straßen-Seitenstraßen-Labyrinth noch gar nicht gab. Ich entsinne mich, wie ein großer Straßenkreuzer hielt und der Fahrer mich fragte, wo ich hinwolle. Nach Istanbul in die Gusemannstraße, sagte ich. Der Mann machte ein Handzeichen, steig ein. Es ging immer nur geradeaus. Alle 150 Kilometer brachte der Kerl innerhalb einer belebten Ortschaft sein Gefährt zum Stehen und wandte sich laut fragend an eine Gruppe Vorbeigehender. Stambul? Stambul, wurde ihm geantwortet, immer geradeaus. Er fuhr wie der Teufel und überholte hinter Belgrad einen Wagen, hinter dessen Steuer ich meinen Französischlehrer erkannte. Na sowas. Der ließ das Fenster herunter, fragte, wo soll's denn hingehen? Stambul, sagte ich. Dann bretterten wir an ihm vorbei. Aus heutiger Sicht, es gibt kaum etwas Schöneres, als einen Französischlehrer links zu überholen, der zudem noch auf den Namen Marx hört. Und dann wieder rechts und wieder links. Übrigens, eine Gusemannstraße konnte ich in Istanbul damals nicht finden. aber ich suche weiter nach ihr, überall. Und das Einholen von Wegbeschreibungen lasse ich mir nicht nehmen. Nicht von denen da oben und auch nicht von ihr. Sie ist die Queen der Nacht. Sie hat mich um den Schlaf gebracht, doch statt, dass sie stehen blieb, behandelt sie mich wie einen miesen Taschendieb. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talk-Radio mit Jürgen Domian. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Leaving you's my mistake. I think of leaving you. That's my only mistake. Leaving you. Oben nach unten, von rechts nach links, von oben nach unten, von oben nach unten, von rechts nach links, von rechts nach links, von oben nach unten, von oben nach unten, von rechts nach links, links, rechts.